geht's los. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine offene Sendung hier. Und das heißt ja, dass ihr euch hier ganz einfach bei mir melden könnt, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wer ist jetzt dran? Maximilian, 27 Jahre alt. Hi. Maximilian. Maximilian, hallo? Mein Thema, Beschneidung. Ja. Beschneidung? Ja, und zwar, es gibt viele Männer, die sich dem Thema, ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Also genau genommen Beschneidung rückgängig machen. Es gibt viele Männer, die trauen ihrer Vorhaut nach. Und ja, es gibt, kann man sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Wenn man denn dieses getan hat, wenn man sich hat beschneiden lassen, aus welchen Gründen auch immer, ist das doch nun unwiderruflich für alle Zeiten weg, das süße kleine Häutchen. Eben nicht. Und eben nicht? Eben das, was mir schon seit 12 Jahren durch den Kopf geht und mir selber Gedanken darüber gemacht habe und auch im Internet. Ich habe seit ungefähr anderthalb Jahren einen Internetanschluss. Ja. Und ich mich auch daran gewagt habe, stundenlang, nächtelang, und dann auch das gefunden habe, was ich fand. So, das heißt, du willst uns jetzt erzählen, es gibt eine Möglichkeit, ein Implantat da drauf wieder zu pappen irgendwie? Nein, das ist ein stinknormaler, natürlicher Vorgang, dass durch ein Pflaster möglich ist, die in der Vorhaut wieder durch Dehnung der Haut so weit die Haut zu dehnen, dass die Vorhaut wieder. Also die Haut, die sich auf dem Penis dann noch befindet, nach einer Beschneidung, soll man dann so nach oben ziehen, bis die Eichel wieder bedeckt ist. Geht nicht, glaube ich nicht. Nee, Moment, Domian, Moment. Entschuldigung. Oder du musst immer mit irgendwelchen 3-Pfund-Gewichten rumlaufen. Nee, das ist nicht wahr. Darf ich ganz kurz mal was dazu sagen? Ja, erklär's mir mal. Diejenigen, die Internetanschluss haben, die sollen, ich möchte jetzt nur nicht groß Werbung machen, aber das ist wirklich glaubhaft erscheint. Nee, du sollst es mir jetzt erklären. Ich bin jetzt in keinem Internetanschluss hier. Du sollst es mir erklären, wie das geht. Gut, okay. Ich nehme ein Pflaster, also nehme den Penis, nehme die Vorhaut, das hört sich jetzt wirklich unlogisch an, aber das stimmt. Du die Eichel unter die Restvorhaut, die noch vorhanden ist. Ja, aber, ungeschnitten ist. Wenn aber kein, nein, ich bin nicht beschnitten. Wenn keine, Gott bewahre, wenn aber keine Restvorhaut mehr da ist, wie soll es denn dann gehen? Das ist möglich, dass man die Eichel drunter schieben kann noch, auch wenn eine beschnitten ist. Glaube ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Die Eichel praktisch, die verschwindet drunter und da wird es mit dem Pflaster überklebt. So. Nee, wirklich, das ist... Sag mal, hast du da selbst Erfahrungen mitgemacht? Nee, ich bin aber dran, das selber jetzt zu machen. Es gibt natürlich einen chirurgischen Eingriff auch, was man machen kann. Nur das ist so wirklich etwas, was man sieht und was man sehen kann durch eine Narbe. Du bist beschnitten? Ich bin beschnitten. Warum? Ja. Ich wurde im 11. Lebensjahr wegen sogenannter Phimose beschnitten. Ah ja, alles klar. Aber was ich bis heute... Heute, jetzt im Alter von 27 Jahren, leidest du darunter und möchtest gerne wieder eine Vorhaut haben. Und deshalb beschäftigst du dich so intensiv damit. Und möchtest und versuchst jetzt dieses Verfahren, wie immer das auch aussehen mag, mit Pflaster und Hochziehen und so. Ja. Wie lange bist du da schon richtig dabei? Ja, seit mittlerweile nur ungefähr 4 bis 5 Wochen mache ich das. Und wie viel Zentimeter hast du schon hochgezogen? Ungefähr einen halben Zentimeter. Einen halben Zentimeter? Nee, das ist so. Aber du wirst ja wahrscheinlich 6 Zentimeter brauchen, oder weiß ich wie. Das kann bis zu anderthalb Jahren dauern. Wenn man natürlich nur 2-3 Stunden das am Tag macht. Tut das weh? Nee, eigentlich nicht. Ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie das aussieht. Kann sich eben ein nicht beschnittener nicht vorstellen oder einer, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Ja. Das ist wirklich, es hört sich unglaubwürdig an, das ist aber wirklich Tatsache. Nun fragt sich der Fachmann natürlich, wie das Ding dann hinterher aussieht. Nehmen wir mal an, du hältst das anderthalb Jahre durch. Das ist doch ein einziges Hautgeschlamper dann, oder? Nein. Nein. Guck mal, beim Nichtbeschnitten, da kann ich die Vorhaut zurückziehen, da ist dementsprechend die Haut so viel gefaltet dahinter. Ja. Und genau dasselbe ist ja da genauso. Also ich würde mal vorschlagen, dass wir in anderthalb Jahren nochmal miteinander telefonieren, plus Foto bitte, Und dann glaube ich das. Aber du hast gerade noch so eine Andeutung gemacht, dass man das auch chirurgisch kann. Höre ich zum ersten Mal, dass man das nachträglich wieder anpflanzen kann? Ja gut, das habe ich auch nur gelesen darüber. Ja. Und über die Organisation in Amerika gibt es ja da... Also ich glaube, einmal beschnitten, immer beschnitten. Nein. Das kann ich wirklich verneinen. Mhm. Also ich habe ja größtes Mitgefühl mit für euch Beschnittenen. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man Sehnsucht hat nach diesen einigen Quadratzentimetern Haut. Maximilian, ich will mal Folgendes sagen. Du hältst uns mal ein bisschen auf dem Laufenden, wie das funktioniert. Und jetzt nicht aus voyeuristischen Gründen, sondern wirklich aus Neugierde, aus Fachneugierde, bitte ich um ein Foto. Alles klar. Ja, so richtig mit Pflaster. Ich will sehen, wie das funktioniert, und das zeige ich dann hier auch, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht möchtest, lassen wir es auch sein. Aber ich möchte wissen, wie das aussieht, und dann unterhalten wir beide uns nochmal, wenn du vielleicht noch einen Zentimeter wieder rangewachsen bist. Alles klar. Ja? Da wäre ich jederzeit bereit dazu. Bitte? Da wäre ich jederzeit bereit dazu, euch zu demonstrieren. Wir werden dich gleich nochmal kurz anrufen und dir unsere Adresse durchgeben. Alles klar, tschüss. Ich bin sehr gespannt. Tschüss, okay. Maximilian. Alles klar, Domian. Tschüss. Grüße noch an das ganze Team. Ja, mach ich. Und deine Sendung ist einfach super. Ich danke dir herzlich. Tschüss. Jo, tschüss. Da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja wirklich gespannt, wie das sich entwickelt bei Maximilians Vorhaut. Jutta, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jutta. Ja, und zwar habe ich ein Problem. Ich habe mich in meine Nachbarin verliebt. Und, Du gehst bitte auch ganz nah ans Telefon. Ja, ich bin ganz nah. Und nicht wackeln mit dem Hörer, dann knackt das immer so. Ja, Entschuldigung. Du bist in deine Nachbarin verliebt. Ja, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, dass ich in eine Frau verliebt bin. Du bist 24 Jahre alt. Ja. Lebst du in einer Beziehung? Nein. Gott sei Dank. Ja, aber ich habe jetzt ein Kind. Ja. Seit anderthalb Jahren. Und meine Nachbarin lebt seit 5 Jahren in einer Beziehung drin. Mhm. Mit einem Mann. Mit einer Frau. Ah, mit einer Frau? Ja, mit einer Frau. Und für dich ist das das erste Mal, dass du dich in eine Frau verknallt hast? Ja, genau. Ja? Wie kam es denn dazu? Wie hast du das gemerkt überhaupt? Das ist ja doch, wenn man heterosexuell eigentlich immer bisher gelebt hat, dann schon was sehr Seltsames, was man vielleicht gar nicht so in sich wahrhaben will. Wie war das bei dir? Das war bei mir, da waren wir beide am Feiern oder alle drei am Feiern mit meiner Nachbarin, mit meinen beiden Nachbarn. Mhm. Und die eine Nachbarin ist ins Bett gegangen. Mhm. Und wir beiden waren bei mir noch drüben und haben noch ein bisschen weiter gefeiert, und dann ist dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben. Von wem ging das aus? Wahrscheinlich von der Nachbarin, ne? Oder? Ja, mehr von uns beiden aus, sag ich mal. Da hast du zum ersten Mal... Ich war vielleicht ein bisschen neugierig, wie das ist. Da hast du zum ersten Mal da hast du zum ersten Mal eine Nachbarin geküsst. Nein, da hast du zum ersten Mal eine Frau geküsst, eine Frau geküsst hat. Ja. Und wie war das für dich? Schöner als ein Mann, sag ich mal so. Also keine Irritation im ersten Moment? Doch schon ein bisschen. Ja. Am nächsten Tag haben wir uns angeguckt und haben uns irgendwie geschämt. Mhm. Ne? Aber dann ging das halt immer weiter. Wie lange geht das denn jetzt eigentlich schon so? Das ging jetzt seit 4,5 Monaten. Das ist schon eine ganze Menge Zeit. Ja. Und geheim läuft das. Also Ihre Partnerin, die Partnerin von der Nachbarin, weiß davon nichts? Sie wusste nichts. Sie wusste nichts bis letzten Sonntag. Und was ist da passiert letzten Sonntag? Letzten Sonntag, da bin ich durchgedreht, weil ich konnte damit nicht mehr leben. Mhm. Ich konnte der Nachbarin nicht mehr ins Gesicht gucken. Ich konnte ihr nicht mehr in die Augen gucken. Ja, und was ist da passiert? Ja, dann habe ich ihr gesagt, entweder ich oder sie. Mhm. Und dann hat meine Nachbarin ihr das erzählt, dass sie in mich verliebt ist und ich in sie. Mhm. Und da ist sie erst rausgeschmissen worden. Mhm. Und am Montag drauf hat sie mir erzählt, dass sie sich halt für ihre Freundin entschieden hat. Oh, war ja. Wie wohnt ihr? Ich wohnt ihr in einem Haus oder sind ihr auf einem Nachbargrundstück? Wir wohnen in einem Haus zusammen, nebeneinander, Tür an Tür. Tür an Tür, auf der gleichen Etage auch noch? Tür an Tür, auf der gleichen Etage. Jetzt hat sich deine heimliche Geliebte entschieden für ihre langjährige Freundin. Ja. Und du stehst da. Und das Problem ist, Mittwoch hat sie noch gesagt, sie weiß immer noch nicht, was sie will, den Mittwoch drauf, also 2 Tage später. Mhm. Und da hat sie mir erst wieder Hoffnung gemacht. Und Freitag, da hat sie erzählt, sie hat sich doch wieder für ihre Freunde entschieden. Mhm. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Diese Aussage ist die letzte Aussage von ihr gewesen. Das war genau heute. Heute war diese letzte Aussage. Ja, und die... Sie war nochmal hier, hat gesagt, sie hat sich lange, lange, lange nachgedacht darüber und hat gesagt, sie liebt ihre Freundin und sie liebt auch mich. Ja, aber sie hat sich für die Freundin entschieden. Ja, sie hat gesagt, vielleicht in einem halben Jahr. Und wenn sie sich trennen im halben Jahr, dann weiß sie immer noch nicht, wie sie sich entscheiden soll. So, Jutta, jetzt hast du überhaupt gar keine Chance, irgendetwas zu machen. Das musst du jetzt so hinnehmen. So hart und bitter und traurig und schmerzhaft das ist. Die hat eine Aussage gemacht, dass sie ihre Freundin liebt. Sie liebt dich auch, aber das hat keine Relevanz, da sie sich für ihre Freundin entschieden hat. Nur, jetzt gibt wenn es nur sie sich für ihre Freundin entscheidet, dann muss sie mir nicht noch irgendwelche Hoffnungen machen, dass sie mich auch noch liebt. Nee, das ist auch nicht straight von ihr. Sie hätte jetzt auch gar nichts mehr sagen sollen zu dir. Letztendlich kannst du nur auf die Zeit hoffen. Ich würde an deiner Stelle da jetzt gar nicht mehr initiativ werden. Du kannst da nichts machen. Das ist ja traurig. Vielleicht, die Frau scheint ja sehr hin und her gerissen zu sein. Es kann ja sein, dass sie sich vielleicht doch nochmal anders entscheidet. Ich will dir jetzt auch keine Hoffnung machen. Ich möchte nicht die zweite Wahl sein. Nee, natürlich nicht. Deswegen zieh dich jetzt erstmal zurück. Ich glaube, das ist die klügste Entscheidung, weil es sonst auch zu schmerzhaft ist für dich, dich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht gelingt es so, Distanz zu finden zu der Sache. Also wenn sie meine Nachbarin ist, kann ich keine... Schlimm, Distanz. Ja, ist schlimm. Horror. Ja, ja, das ist wirklich sehr schlimm, dass du ständig sie dann siehst und ihr über den Weg läufst. Ja, weil ich noch nie eine Frau verliebt war. Ja. Also für diese Nachbarschaftssituation weiß ich keine Lösung. Du kannst ja nicht wegziehen da. Das geht ja auch doch, nicht. Doch, in 3 Monaten muss ich wegziehen. Ach so. Ich wohne jetzt... Jetzt wohne ich noch im Moment bei mir zu Hause, nur ich habe mich entschieden, dass ich zu meinem Bekannten ziehe und dann in 3 Monaten hier ausziehe. Wer ist dein Bekannter? Ist das schon was Neues? Neuer Freund oder was? Nein. Einfach nur eine Freundschaft. Das ist eine gute Freundschaft, ja. Jutta, meine Meinung, mein Ratschlag an dich ist jetzt erstmal nichts zu machen. Mach erstmal überhaupt gar nichts. Vielleicht, wenn es eine Liebe ist zwischen euch, wird die sich auch realisieren. Aber du kannst durch Druck und Aggression kannst du gar nichts bewirken. Nein. Halt mal die nächste Zeit gut durch. Das ist eine üble Zeit, das weiß ich. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Jutta. Stina. Stina. Ja, hallo. Stina? Sagt man Stina oder Stina? Stina. Stina. Ja. Stina klingt auch ein bisschen plump. Warum heißt du Stina? Ach, warum heiße ich Stina? Das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, meine Mutter hat Fan of Saltkrokan gelesen, ist Amerikanerin, hat 2 E draus gemacht aus Stina. Ah ja. Ja. Und ich sehe hier auf meinem Monitor, da ist noch jemand Nettes im Hintergrund. Maja, 21, du bist 22. Ja. Was wollt ihr beiden denn? Was ist los? Ja, wir beiden sind aus der Psychiatrie entlassen worden, natürlich. Wir sind nicht mehr drin. Und regen uns eigentlich darüber auf, dass wir uns in der Gesellschaft so verstecken müssen. Also jetzt mal eins am anderen. Wieso wart ihr beiden denn in der Psychiatrie? Also gewesen. Wir sind jetzt mal draußen. Wir waren beide schon 3 Mal drin. Und zwar wegen der posttraumatischen Belastungsstörung. Aufgrund ein Trauma halt. Also. Erklär uns das mal ganz einfach, was das ist. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist klingt halt... Sehr schlimm. Ja, aufgrund eines Traumas, Misshandlung, Missbrauch. Und geht ein mit Schlafstörungen und Essstörungen und Selbstverletzung und also eine ganze Palette von Diagnosen hat man da. Und ihr beide habt das dieselbe Diagnose? Ja. Wir haben uns in der Klinik kennengelernt jetzt, wo mehrere sind mit derselben Diagnose auch. Und habt euch angefreundet in der Klinik? Ja, wir haben auch noch eine dritte hier sitzen, die namentlich nicht genau nennen möchte. Jetzt seid ihr wieder draußen. Wie lange schon? Ja, ich bin jetzt seit April draußen. Und Maya auch? Maya ist schon früh entlassen. Und ja. Ich weiß jetzt gar nicht. So, wo liegt jetzt das Problem? Wo das Problem liegt? Ja, also man wird halt entlassen und hat halt, man ist nicht geheilt. Ne? Und dann steht man auf einmal im Berufsleben wieder und im Bekanntenkreis. Und dann soll man mal erzählen, wo war man ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr wart ihr weg? Was ja, ging also weg? Ich war ein halbes Jahr weg. Ja. Was heißt... Also da klingen jetzt 2 Probleme raus. Einmal, dass du nicht geheilt bist. Ja. Und dann das gesellschaftliche Problem, dass man sich schämt zu sagen, ich war in der Psychiatrie. Ja, ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Aber nicht nur schämen, also man kann es einfach nicht dem Arbeitgeber sagen. Also ich zum Beispiel bin Krankenschwester, Maya studiert Sozialarbeit und ich kann ja schlecht sagen, ich sorge mich um Menschen und sage dann, ich war in der Psychiatrie und die Reaktion der meisten Menschen sind einfach, dass sie einen dann nicht mehr für voll nehmen. Und was sagst du denn deinem Arbeitgeber, wo du ein halbes Jahr warst? Ja, also ich habe jetzt ein halbes Jahr dann gar nichts mehr gemacht und habe jetzt einen neuen Job angefangen. Mhm. Habe auch die Stadt gewechselt wieder und weil halt ein paar das auch mitgekriegt hatten auch und es ist halt einfach, ich habe halt schlechte Erfahrungen damit gemacht und bin auch schon mal umgezogen. Wobei ich das nur gerade ausgesprochen seltsam finde, wenn du Krankenschwester bist, dann hast du es mit Ärzten zu tun, unter Umständen auch mit einem Chefarzt, bei dem du dich bewerben musst. Ich weiß nicht, wie diese Bewerbungsverfahren an Krankenhäusern abgehen. Der muss es ja wirklich einschätzen können, dass das nicht schlimm ist oder was das bedeutet, dass man eine gute Krankenschwester sein kann, vielleicht sogar noch eine bessere, wenn man selbst solche Erfahrungen hinter sich hat. Nee, also das zählt einfach nicht. Also das ist halt das Problem einfach. Die Leute haben überhaupt gar kein Verständnis. Sie hören einfach nur Psychiatrie. Und denken Klapsmühle, ne? Ja, also ich habe auch einen Fall mitbekommen, eine Mitkollegin von mir, die war auch in der Psychiatrie und das haben die mitbekommen, weil es zum Kreis der Krankenhäuser gehört, diese Psychiatrie, und irgendein Schüler hat es verschwatzt und jeder hat sich darüber hergezogen. Ah, was macht die denn in der Psychiatrie? Und also es ist wirklich schlimm. Aber du hast jetzt einen neuen Job? Ja, ich arbeite jetzt im Altenheim. Im Altenheim, ja. Und das ist aber geheim, da weiß man nichts nein, von dieser Zeit. Ja, um Gottes Willen. Gib mir doch mal die Maya. Ja, ich gebe dir mal die Maya. Tschüss, Domian. Ja, tschüss, Domian. Hi Domian. Hallo Maya. Bei dir ist es doch wahrscheinlich dann ein bisschen einfacher, wenn du Studentin bist. Ja, klar. Also ich habe einfach ein paar andere, also ein bisschen mehr Freiräume, würde ich so sagen. Also ich habe das Studium halt, ich war auch ein halbes Jahr in der Klinik und habe das Studium halt auf Eis gelegt und muss mich halt da auch jetzt nicht großartig rechtfertigen, wenn ich nicht da war. Und habe das Studium jetzt so in den Hintergrund erstmal fallen lassen, habe mich auch von der Klinik aus um einen Job bemüht, den ich dann auch gefunden habe. Aber merke halt, jetzt, ich arbeite jetzt seit 4 Monaten da und merke also wirklich sehr oft, dass ich mir echt überlegen muss, so dass ich mich nicht verplapper. Mich wundert das so sehr, dass das heutzutage immer noch so ist. Ja. Von früher weiß ich das schon, dass man natürlich das niemals sagen durfte, weil dann hatte man das Stigma der Irrenanstalt an sich haften. Aber heutzutage, wo auch sehr viel über Psychologie und Psychosomatik und Psychiatrie gesprochen wird, wundert es mich, dass das immer noch so schlimm ist. Ja, also ich glaube, vornehm tun sich alle Leute das, dass sich das irgendwann ändern wird. Also ich studiere Sozialarbeit und selbst von meinen Kommilitonen her, die es mitbekommen haben, dass ich weg war, bin ich da wirklich auf sehr viel Unverständnis auch gestoßen. Weil die sollten ja nun wirklich auch eine Toleranzebene haben, ne, dafür. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich mit den Jahren oder mit den Monaten jetzt gemerkt, dass ich wirklich damit geheim halten muss. Ne? Wer weiß das denn überhaupt so aus deinem Umfeld? Also klar, mein Freund weiß es, mit dem wohne ich auch zusammen und eigentlich wissen es, ja, also ich habe kaum noch Freunde so von früher, also ich habe sowieso wenig Kontakte so zu Menschen, sage ich jetzt mal, weil ich da einfach Schwierigkeiten habe und vom Bekanntenkreis meines Freundes mitbekommen, aber gab es da auch negative Reaktionen? Ja, negative Reaktionen selber so von den Freunden habe ich selber nicht erfahren. Ich krieg so bei ihnen mit so, mein Gott, die ist so labil und was macht die in der Sozialarbeit und die soll was anderes machen. Und also Maya, ich kann nur hoffen, dass dieses kleine Gespräch, was ich jetzt mit dir geführt habe und mit Stina geführt habe, so ein kleines bisschen vielleicht dazu beiträgt, dass die Leute kapieren, dass Menschen, die aus der Psychiatrie kommen, nicht unbedingt Bekloppte sind. Ja, ja, dass man mit euch ganz normal reden kann und dass ihr eine Behandlung hinter euch habt, wie auch eine andere Behandlung in einem anderen Krankenhaus halt stattgefunden hat, stattfindet. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Ja, danke. Und ich wünsche euch, dass ihr nicht noch einmal in eine solche Behandlung müsst. Ja, also haben wir uns vorgenommen, dass das nicht der Fall sein muss. Und dass ihr Fuß fasst in euren Jobs oder in euren beruflichen Werdegängen, wo auch immer. Aber wir bauen uns ja gegenseitig auch sehr viel auf hier. Ja, alles Gute und auch an die dritte Freundin, die nicht genannt werden wollte. Ja, danke dir. Tschüss, ihr Lieben, tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Es geht weiter mit Ralf. Ralf ist 23 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Ja, Ralf, was ist dein Thema? Ja, ich hatte eben die Sendung halt mitbekommen, habe nicht richtig zugehört. Ich weiß das ja nicht, den Namen von dem jungen Mann. Es ging um das Thema Beschneidung. Ja, das war Maximilian. Ja, genau. Deine dubiose Methode vorgeschlagen hat, wie man das wieder rückgängig machen kann. Ja, genau. Ich rufe eigentlich an, weil mich würde daran wahnsinnig interessieren, warum man das unbedingt rückgängig machen will, weil für mich ist das eigentlich ganz egal, ob ich da was dran habe oder nicht. Bist du beschnitten? Das ist keinen großen Unterschied. Also ich bin beschnitten. Ja. Warst du auch mal unbeschnitten? Ja, natürlich. Wann denn? Wie lange? Oh Gott, mit meinem 17. Lebensjahr bin ich beschnitten worden. Ah, mit dem 17. doch erst. Ja, klar. Und warum bist du beschnitten worden? War bei mir eine Phimose, Vorhautverhängung. Und wie war es dann direkt danach? Ja gut, also die, sag ich mal, die erste Zeit danach hatte ich eigentlich keinen Geschlechtsverkehr und davor eigentlich auch nicht wesentlich. Aber insofern, also ich sehe da echt keinen Unterschied. Also ich kriege das gerade mit von einem guten Bekannten von mir, der im Alter, im hohen Alter von 25 beschnitten werden musste. Aha. Und er leidet. Er leidet so sehr, dass er diesen Eingriff hat vornehmen lassen müssen. Aha. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ja, ich, gut, kann, ja. Ich würde mich auch mit Händen und Füßen wehren, das machen zu lassen. Ja gut, es wäre nun wirklich, also laut den Ärzten gibt es da ja verschiedene Beweggründe. Positiv soll ja sein, dass es einmal hygienischer ist. Ach, wo leben wir denn? Im Zeitalter der Dusche ist doch das Hygiene-Argument kein Argument mehr. Wie oft hast du vorher geduscht? Doch nicht einmal in der Woche nur. Nein, nein, Gott sei Dank. Ja, siehst du, also das ist kein Argument mehr. Das war vielleicht vor 1000 Jahren so. Außerdem kann man viel schönere sexuelle Spielereien machen mit dem Häutchen, wenn das da ist. Naja. Nee, also ich. Lass es dir von einem Fachmann gesagt sein. Es ist so. Es ist so. Na gut, also so wie sich das bei ihm anhörte, waren es wohl bei ihm rein die ästhetischen Gründe, warum er das wieder da haben will. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall war er ganz scharf drauf, dass er das wieder irgendwie kriegt. Auf jeden Fall von dir, dein Plädoyer, du kannst gut leben, ohne. Ja, sicherlich. Und hast dich auch sehr schnell daran gewöhnt damals. Ja, klar. Und kannst du das überhaupt nicht nachvollziehen, dass jemand so jeck drauf ist? Nö, absolut nicht. Also, ein Plädoyer für die Beschneidung und Beschnittenheit. Ja, klar. Ralf, danke für deinen Anruf. Ja, klar. Tschüss. Tschüss. Chris, 18 Jahre alt. Jano Domian. Hi. Also, mein Thema sind Kampfhunde, allgemein. Ja, inwiefern? Ich finde diese Vorurteile scheiße. Du hast einen? Ja, ich habe einen. Was hast du für einen? American Stafford. Beschreib dir mal, ich habe im Moment keinen Vorstellung, wie der aussieht. Ja, so, weiß nicht, weiß wie so ein Pitbull aussieht. Ja, den kenne ich ja. Ja, ungefähr so. Ja. Nur ein bisschen dickerer Kopf, so. Ja. Wie ist das, wie kam das überhaupt dazu, dass du diesen Hund gekauft hast? Ist das nicht auch so ein Statussymbol? Nee, meine Freundin und ich, wir wollten schon immer einen Hund haben und dann hatten wir halt vom Bekannten, der züchtet die Rasse und dann haben wir uns halt einfach bei dem eingeholt. Und warum gerade diese Rasse? Warum kein Schäferhund oder was ich jetzt kann? Collie oder... Ja, weiß ich nicht. Mich hat die Rasse überhaupt schon von klein auf so fasziniert, die Rasse überhaupt so. Und was fasziniert dich daran so? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Den muskulösen Körper oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie ist der Hund da vom Charakter? Das Vorurteil ist ja gerade bei dieser Art von Hunden, dass es Kampfmaschinen sind, Mordmaschinen. So sagt man immer, hört man ja immer. Beschreib du es mal so aus deiner nahen Kenntnis. Ja, also mein Hund, der ist eigentlich... auf Deutsch gesagt ein treu-dober Hund, der liegt den ganzen Tag und schläft, ne? Der kämpft damit höchstens wach zu bleiben oder so. So. bekommst du denn diese Vorurteile auch mit? Ja klar, wenn ich durch die Straße gehe und ich sehe andere Leute mit Hunden, die sind direkt auf einer Straßenseite verschwunden oder irgendwelche Leute mit Kindern auf der Straße, Kind will den Hund streicheln, ach, von dem Vieh bleibst du weg und so. Also diese Vorurteile finde ich irgendwie verkackt, ne? Nicht jeder Hund ist eine Kampfmaschine, ne? Nun gibt es aber schon immer wieder schlimme Unfälle mit diesen Hunden, ne? aus diesen Rassen, bis hin zum Rottweiler, wo die Leute, wenn man denn angefahren wird, auch keine großen Chancen mehr hat, da einigermaßen heil rauszukommen. Nein, nee, schon klar, aber ich sag mal einfach, mit jedem Auto kann man Omas totfahren. Mhm. Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, wie man so ein Tier erzieht, ne? Nicht der Hund ist der Kampfhund, sondern der Kampfmensch steckt dahinter, ne? Also wenn man dem Hund irgendwie rohes Fleisch gibt oder Blut in Trinken darf, dann ist das klar, dass der Hund irgendwann mal auf Blut anspringt oder so, ne? Wie erziehst du den Hund denn? Ja, wie erziehe ich den Hund? Ja, wenn er durch die Stadt läuft und zieht, dann ziehe ich zurück, ne? Gehst du auch ziemlich hart mit ihm um, auch aggressiv mit ihm um? Also wenn er wirklich nicht mal hört, dann kriegt er echt mal einen um den Deckel oder so, ne? Aber das heißt treten oder schlagen tue ich nicht durch die Wohnung oder so, dass er irgendwann mal ausrastet, ne? Also so ist er nicht. Er liegt jetzt hier und schläft. Wohin nimmst du den Hund überall mit? Eigentlich überall mit hin. Aber jetzt ganz ehrlich, unter uns, ist es nicht schon ein bisschen, dass du auch stolz drauf bist, da so einen Reißer zu haben? Also dass es dir angenehmer ist, als mit einem Dackel durch die Welt zu gehen? Ja, das auf jeden Fall. Ja, also es macht schon ein bisschen was. Letztendlich ist es doch auch wie ein Auto, ne? Also in einem Porsche kommt man sich toller vor als in einem Car oder irgend sowas. Ja, also sag mal, es macht irgendwie Spaß, ne? Der Hund, der kämpft ja mit dir, ne? Der zieht dich. Also so, wenn der Hund richtig ausgewachsen ist, dann geht er mit dir Gas geben, du nicht mehr mit dem Hund, ne? Also, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, da scheiden sich wichtige Geister. Was hältst du denn von so einer Art Hundeführerschein? Hundeführerschein? Schon mal gehört von? Schwachsinn. Es ist ja, das ist ein Schwachsinn. Und in Frankreich ist man ja so weit, dass man die Zucht von solchen Hunden verbieten wird demnächst. Das heißt, diese Rassen werden aussterben in Frankreich. Hab ich noch gar nicht schon gehört, so keine Ahnung. Wäre dann auch nicht dein Ding und deine Auffassung? Nein. Also, das ist ein schwieriges Thema und viele Hundebesitzer von diesen Hunden sagen natürlich genau das Gegenteil von denen, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Als Nicht-Hundebesitzer kann man es schwierig beurteilen. Auf jeden Fall hast du jetzt eine Lanze gebrochen für diese Hunde, dass die nicht alle schlimm sind und nicht alle Mörder sind. Ja, ich meine, von den Medien wird das immer so hochgespielt. Mhm, ne? Chris, auf das nichts Schlimmes, nie etwas Schlimmes mit deinem Hund passiert. Und ja, dass der Hund nie schlimme Dinge anrichtet. Nee. Alles gut. Außer irgendwelche Kissen kaputt machen tut er nichts. Na, hoffen wir es. Tschüss, Chris. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Domi. So, 1 Uhr 29 und 50 Sekunden. Jetzt noch mal eine kleine Pause. Auf die Sekunde 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 live und das wird der Fernseher mit der Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Und ehe ich es vergesse, ich soll euch alle ganz herzlich grüßen von zwei sehr netten Urlauberinnen, die zurzeit Urlaub in Holland machen. Ich habe heute Nachmittag mit den beiden telefoniert und die beiden heißen Hella von Sinnen und Cornelia Scheel. Und ich grüße sie auch ganz herzlich zurück, weil ich weiß, dass sie im Hotel in Holland am Meer jetzt sitzen und unsere Sendung verfolgen. Also Gruß gegen Gruß. Es geht weiter mit Magda und Magda ist 48 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja. Du hörst dich ja so ganz anders an am Telefon. Total anders. Aber wirklich. Aber wir werden uns gut verstehen, bin ich sicher. Ich hoffe, ja. Ich hoffe. Um was geht's, Magda? Der Maximilian hat vorhin angerufen, wegen dieser Vorhaut wieder Regulierung oder so. Ja. Also ich bin Krankenschwester und die Haut kann man sehr wohl dehnen. Also wenn zum Beispiel Hautverpflanzungen anstehen, dann macht man oftmals unter die Haut so, wie möchte ich Ihnen das jetzt erklären, so wie so ein Blasebalg, den man immer wieder ein bisschen mehr aufbläst. Kann ich mir bei Flächen, kann ich mir das gut vorstellen, aber am Penis auch? Also ich denke, dass die Haut sich an jeder Stelle dehnen lässt. Aber du hast damit keine Erfahrung bisher? Nee, also mit Vorhaut und Penis und so. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass die Haut sich an jeder Stelle dehnen lässt. Und wenn man da lange genug Zug gibt, also egal. Nur denke ich mir, dass das dann alles sehr schlabberig hängt. Ja, das glaube ich nicht, weil die Haut ja eine gewisse Elastizität hat. Ja. Immer. Also du bist da eher optimistisch aufgrund der gemachten Erfahrungen in anderen Körperregionen. Ja, also ich vielleicht ja. Interessant wäre es ja, wenn jemand mal uns anrufen würde, der vielleicht gerade zuhört, der diesbezüglich wirklich gute Erfahrungen schon gemacht hat. Ich glaube, da müsste man mit Amerika telefonieren, weil die haben ja dieses Problem, weil in Amerika werden ja alle Jungs geschnitten, ja. Sofort geboren und ab und so, ne? Und danach ist der Katzenjammer groß. Und da gibt's ja schon riesen Organisationen, die sich da zusammengeschlossen haben. Wir wollen unsere Vorhaut wieder haben und was weiß denn ich was alles, ne? Hast du das verstanden, wie er das gerade versucht hat zu erklären mit dem Pflaster? Ja, also so ganz verstanden habe ich das auch nicht. Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr unangenehm ist. Dass das sehr weh tut, weil die Stelle ja doch sehr schmerzempfindlich ist. Ne? Wenn man da so, also ich könnte mir das höchstens mit einem Klammerpflaster vorstellen. Mit was für ein Pflaster? mit einem Klammerpflaster. Was ist das? Also da ist auf der einen Seite gummiert, wo klebt, und in der Mitte, wo nicht klebt, und auf der anderen Seite wieder, wo klebt. So. Verstehst du, was ich meine? Na, auch nicht so ganz richtig. Aber es ist irgendwie ein heftiges Pflaster, was irgendwie alles hochzieht. Wo das zusammenzieht. Ja. Also wenn man zum Beispiel klaffende Wunden hat, ja, die man nicht nähen will, dann klebt man es auf Ach der so. Einen Seite ah, ja, ja. an, zieht ah, ja. es drüber und dann in der Mitte schließt sich das dann, ne? So könnte ich mal, also aber wenn da so ein insgesamt Pflaster, das müsste ja schon doch heftig ja, er hat ja auch gesagt, dass er das nur, also nicht immer trägt, sondern in einige Stunden. Ja, genau. So über Nacht könnte ich mir das vorstellen, also wenn man das nicht... Aber was passiert dann bei der nächtlichen Erektion? Dann gehst du aber laufen vor Schmerzen, wenn das fast auf den nicht irrigierten Penis gepappt ist. Tja. Also Fragen über Fragen. Ich glaube, so einfach ist es doch nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand Erfahrung hat, ruft gerne an und erzählt uns das. Marc, da ist eher optimistisch und denkt, das könnte man irgendwie hinkriegen. Das könnte funktionieren, ja, auf jeden Fall. Und der Maximilian wird uns ja auch auf dem Laufenden halten. Ich bin ja gespannt auf das erste Foto. Ja, das wird sicher interessant. Ja, ihr müsst alle Fernsehen gucken, dann zeige ich euch das, wenn er das möchte. Und ihr werdet. Ja, du hast ja schon einige heiße Bilder gezeigt. Oh, ja, man schickt uns ja gerne so eher auf frivole Dinge. Ja, aber von Männern war bis jetzt noch nichts dabei. Doch, doch. Letztens habe ich auch einen Mann gezeigt. Und na, das muss wohl ein Abend gewesen sein, wo du nicht dabei warst, ja. Nicht geguckt habe. Ja, die vielleicht sind die Mädels zeigefreudiger. Also die ganzen Aktfotos und so kamen hauptsächlich von Frauen. Ja. Wobei wir uns natürlich auch gerne Aktfotos von Männern hier wünschen. Wobei es bei Maximilian um einen medizinischen Fall ja geht und nicht um unseren Spaß. Und aber der Spaß ist ja nicht zu verachten, ne? Der Spaß ist nicht zu verachten und ich merke, dass ihr auch und du auch Spaß dran hast. Ich werde jedes Foto demnächst wieder zeigen, wenn irgendwas angekommen ist. Alles klar. Marc, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüssi. Dieter, 27 Jahre alt. Ja. Ja. Dein Thema. Ja, ich habe ein Problem und zwar bin ich gerne Lustsklave bei anderen Leuten. Lustsklave? Ja. Was müssen die anderen Leute denn tun, damit du Lust empfindest? Ist egal, die müssen mir einfach Befehle geben und mir sagen, was ich, wie ich ihnen dienen kann. Ja. Und wenn ich es nicht richtig ausführe, schlagen sie mich auch schon mal. Was sind denn die Befehle, die du am liebsten... Das ist mir eigentlich egal. Das ist egal? Ja. Also das ist jetzt aber eine sexuelle Ecke, ne, über die wir reden. Ja. Ja. Du bist devot, sagen wir es ganz profan. Ja, genau. Und du hast gerne einen Meister oder eine Meisterin? Das ist auch egal. Ich mache beides, kein Problem. Ja. Wie lebst du das aus? Ich bin auf Montage und habe dadurch einige Übernachtung und treffe mich dann mit Leuten, die man in der Happy Weekend rausfinden kann. Also es sind immer private Treffen. Du gehst nicht zu professionellen Leuten. Nee. Ja. Bist du in einer Beziehung? Ja. Weiß die Beziehung das? Nee. Ey, jetzt haben wir ein dickes Problem am Hals. Ich weiß. Wie lange machst du das schon? So heimlich? Oder ein Jahr. Und wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Oh, schon wesentlich länger. Wie lange? Auch Kinder. Ja, Kinder. Du bist verheiratet? Ja, ja. Wie lange schon? 4 Jahre. Und wie bist du jetzt vor einem Jahr erst mit 26? Was heißt erst mit 26? Wie bist du darauf gekommen? Ich habe einfach mal, ist mir so eine SM-Zeitung unter die Finger gekommen und das hat mich halt sehr erregt, was da drin gestanden hatte. Und dann stelle ich mir aber auch schon schwierig vor, den ersten Schritt zu machen, sich dann irgendwie bei jemandem zu melden. Erzähl mal von deinem ersten Mal. Oh, ja, da habe ich angerufen, das war ein Student. Der hat mich dann zu sich eingeladen, da haben wir uns da getroffen. Er hat eigentlich sehr romantisch gemacht mit Kerzen und haben wir uns vorher geduscht und dann hat er mir Fesseln angelegt und hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Bist du bisexuell auch? Ja. Ja, sonst ging das ja mit dem Student dann nicht. Richtig. Ja. Ist das so, dass du dann auch immer zu deinem sexuellen Höhepunkt kommst oder ist das gar nicht so sehr wichtig für dich? Das ist gar nicht so sehr wichtig für mich. Mhm. Ich muss sagen, ich bin auch in einer Stelle drin, wo ich ein bisschen was zu sagen habe. Ich glaube, das liegt damit zusammen, dass auch der Chef meinem Rat befolgt. Also in deinem Beruf meinst du jetzt? Ja. Und umso größer ist die Lust, dann in diesem privaten Sexleben dich unterzuordnen. Richtig, meine Frau ist streng katholisch, die tut auch das, was man sagt. Deine Frau würde aus allen Wolken fallen, ne? Ich glaube schon. Hast du denn früher auch deine bisexuelle Ader gelebt oder bist du jetzt erst so drauf gekommen? Da bin ich jetzt erst hintergekommen. Ja. Man sagt immer, ein bisschen bi schadet nie. Ja, ja, natürlich. Aber schwierig ist das halt, wenn man in einer solchen familiären Situation hängt wie du. Ja, ja. Was würde denn deine Frau machen, wenn die das rausgekäme? Ja, das frage ich mich ja auch ständig. Du stell dir bitte mal vor, deine Frau kann heute Nacht nicht schlafen. Das kann sie bestimmt. Ja, das sagst du so. Was hast du so? Wo bist du? Ich will keinen Ort wissen. Du bist nicht zu Hause im Moment. Nein, nein. Du bist irgendwo beruflich unterwegs. Ja, genau. Mhm. Was war jetzt die Motivation für dich hier anzurufen? Ich habe schon öfter probiert. Ich weiß nicht. Ich wollte das einfach mal loswerden. Mhm. Ist da schon ein Leidensdruck oder ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie reagiert, falls ich ihr sagen würde. Gehe ich recht in der Annahme, dass deine Frau eigentlich auch eher die Biedere ist? Brave ist? Ja, eigentlich schon. Und euer Sexleben auch recht normal verlaufen ist bisher? Sehr normal. Sehr normal. Mhm. Wie viele Kinder habt ihr? Drei. Drei Kinder. Das heißt, selbst wenn du mit deiner Frau darüber reden würdest, könnte sie dir das überhaupt nicht geben? Nee, im Moment auf jeden Fall mal nicht. Also deine Frau als Domina ist undenkbar? Im Moment ja. Bei euch im Schlafzimmer? Im Moment ja. Was heißt im Moment? Wir sind noch recht klein, die Kinder. Hm. Nein, sie schlafen noch im Wort im Schlafzimmer mit. Ach so. Hm. Naja, gut, klammern wir die Kinder aus. Ich meine, so vom Typ her, vom Naturell, könntest du dir vorstellen, dass du sie dahin bringen könntest, dass sie da auch Spaß dran hat und sowas? Ich könnte mir sie erst mal vorstellen, aber auch sie Spaß dran hat. War sie streng katholisch erzogen. Naja, das sind manchmal, das heißt noch überhaupt gar nichts, also. Doch. Das heißt schon sehr viel. Manchmal schon, aber da gibt es ja auch ganz geheime Dinge in den Menschen, die nach außen so erzogen worden sind. Also sie stört das schon, wenn sie nicht an den Feiertagen in die Kirche gehen kann. Mhm. Wie oft machst du das? Ach, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ich würde mal sagen, ein, zweimal im Monat. Mhm. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, du hast gerade gesagt, dass das nicht unbedingt immer endet für dich mit einem mit dem sexuellen Höhepunkt, mit einem Orgasmus. Aber es ist doch sehr erregend für dich, wenn du so gequält wirst. Ja. Wie weit geht das Quälen? Fügt man dir auch Wunden zu? Nee, das nicht. Das fühle ich auch nicht. Ja. Aber es ist Schlagen, es sind Klammern, die man dir an irgendwelche Weichteile klammert. Richtig. Und sowas. Mhm. Du bist dann aber doch währenddessen sexuell sehr erregt. Ja. Und wenn es dann nicht zu dem Höhepunkt kommt und die ganze Session ist vorbei, wie reagierst du dich denn dann ab oder brauchst du das gar nicht? Ich weiß nicht, da habe ich doch kein Verlangen dann danach. Mhm. Manchmal habe ich das Verlangen einfach nur nach normalen Sex oder halt auch schon mal nach anderen Richtungen. Mhm. Der normale Sex läuft auch noch zwischen dir und deiner Frau? Den gibt's ja, den gibt's auch noch. Mhm. Macht auch ab und an noch Spaß. Mhm. Wie soll denn das jetzt weiterlaufen? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe fast den Eindruck, dass du also regelrecht Blut geleckt hast, was diese andere sexuelle Ambition angeht. Kannst du dir vorstellen, dass für die Beziehung und wegen der Treue du das alles wieder sein lässt? Die Möglichkeit besteht, ja. Mhm. Weil ich liebe die Kinder auch sehr. Mhm. Und also das würde ich nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Weil du setzt es ja schon aufs Spiel bei deinem Jahr. Ja, so gesehen schon, aber ich würde es nicht darauf ankommen lassen, wenn es rauskriegt, würde ich damit sofort aufhören. Mhm. Dieter, finde ich sehr schwierig, was du erzählst. Einerseits ist es, finde ich, eine tolle Sache, dass du eine neue Form deiner Sexualität entdeckt hast und die auch leben kannst. Andererseits ist jetzt wieder die Geschichte, dass du in einer Liebesbeziehung hängst. Apropos Liebesbeziehung, liebst du deine Frau? Ja. Ja. Ja, sehr. Sehr sogar. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Wie wär's denn, wenn es erstmal sein lässt? Und wenn du doch mal versuchst, vielleicht bei einem netten Abend nach einigen Gläschen Sekt und so, sie mal ein bisschen in dieses Thema versuchst hinzuführen, was sie dazu denkt. Mhm. Ich weiß es nicht, das ist ein Versuch. Du kannst deine Frau besser einschätzen, dass ihr vielleicht dann doch euch vielleicht auch annähern könntet auf diesem sexuellen Gebiet, auf der Ebene. Ja, du kannst es ja nur, du musst ja noch gar nichts von dir erzählen. Sag doch ganz einfach erstmal, bring mal die Thematik so rein. Du hättest neulich mal sowas im Fernsehen gesehen, was hältst denn du davon? Also, ihr habt schon mal, weiß nicht, das war irgendwie in der Praline dort ausgestanden, da hat ein Mann seine Frau, wie heißt das hier, ist er fremdgegangen, mhm. Und da hat die Frau von ihm er halt Arbeiten im Haus verrichtet, aber in Damenkleidung dann. Das hat sie also sehr erregt gehabt, aber das war es auch schon gewesen. Das hat sie sehr erregt? Ja, also ja, siehst du, ich fand das nicht schlecht. Vielleicht hat sie ja doch irgendeine Ader. Du musst es ausprobieren. Und das wäre genial, wenn du das innerhalb deiner Liebesbeziehung leben könntest. Mhm. Ne? Das wäre die optimale Lösung. Richtig. Also. Versuch es mal vorsichtig, versuch das Mädel mal ein bisschen daran zu führen. Vielleicht tun sich da ungeahnte Abgründe trotz ihrer katholischen Erziehung auf. Hm. Und wenn es in der Ehe stattfindet, ist es ja auch okay. Ja, okay. Ja? Domian, ich wollte das an der Sendung, ist super. Ich danke dir herzlich. Sehr gut. Dankeschön, alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Dieter. Tschüss. Bianca, 21. Ja, hallo. Hallo Bianca, was ist dein Thema? Ich wollte was zu dem Maximilian sagen, der eben bei euch angerufen hat, zu der Beschneidung. Ja, ich merke schon, dass ihr sehr interessiert seid an diesem Thema. Ja, klar. Alle mögen doch ihre Meinung dazu sagen, so auch Bianca, ja? Ja, und zwar, meine Meinung ist, beschnittene Männer sind einfach besser, weil ich kenne sehr viele, ich war 2,5 Jahre im Milieu und ich habe sehr viele Gäste gehabt und die deutschen Männer, die sind fast alle nicht beschnitten und die sind einfach viel schmutziger. Ehrlich? Ja. Ich kenne nur saubere Männer. Nee, also ich meine, wenn war 2,5 Jahre drin. Wenn du im Milieu gearbeitet hast, bist du natürlich die bessere Fachfrau, oder? Ich habe einiges gesehen, weil wir Mädchen, wir haben das Geld vorher kassiert. Mhm. Und da waren manche, die waren da so dreckig, ja. Mhm. Ich habe sie dann rausgeschnitten und ich habe das Geld aber trotzdem dann auch behalten, weil das ist ja ekelhaft. Ich musste mir das angucken. Mhm. Und beschnittene Männer sind einfach besser. Die kommen auch nicht so schnell. Richtig. Mhm. Das stimmt, wenn er in der Vorhaut rumzappelt, ja, also dann kann man ja mit den Fingern hoch und dann ist das ratzifatzi vorbei. Ja, ja. Also du von professioneller Seite her gesehen, da kann ich das gut verstehen, dass du sagst. Aber wiederum, was das schnelle Kommen angeht, muss doch, wenn du als Prostituierte gearbeitet hast, dir recht sein, wenn die schnell kommen. Es ist mal so. Also wenn ich mit den Gästen gut klarkam, bei mir sind alles Gäste, also wenn ich mit denen gut klarkam, dann war mir das eigentlich egal. Und wenn ich da einen nicht gut leiden konnte, den habe ich dann auch erst gar nicht mit aufs Zimmer genommen. Ja. Und deswegen, also ich war eigentlich bis jetzt immer... So, lassen wir mal die professionelle Seite, das schieben wir mal weg. Na klar. Bianca ist ja auch noch eine Privatfrau und hat auch ihre privaten Beziehungen zu Männern. Ist es da ganz genauso, dass du den beschnittenen Mann eigentlich dem... unbeschnitten vorziehst? Mein Mann, der ist beschnitten und deswegen bin ich da eigentlich ganz glücklich drüber. Mhm. Weil das ist einfach sauberer, also, weiß ich nicht, das Gefühl ist ganz anders, als wenn er jetzt diese Vorhaut ist. Ja. Und deswegen ist das eigentlich für mich persönlich viel schöner. Ja, also ich glaube, dass viele Frauen so denken. Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube das. Das ist so, ist so. Weil mein Mann zum Beispiel, es ist kein Deutscher. Mhm. Und die deutschen Männer, die ich bis jetzt auch so in meinem privaten Leben kennengelernt habe, die sind nicht sauber gewesen. Mhm. Also, weiß ich nicht, wenn ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ich sage immer, geh mal erstmal duschen. Ne? Also Bianca, ich habe es ja gerade schon gesagt, so aus meiner Erfahrung heraus habe ich also nie ein Problem gehabt mit schmutzigen Männern, die ich im Bett hatte. Nee, das ehrlich. Ein bisschen komisch, ne? Nein, ja, das kann ja im privaten Bereich auch passieren. Und ich finde es so beim sexuellen Spiel einfach viel, viel schöner. Es ist eine Zusatzkomponente, halt dieses Häutchen zu haben. Ohne das Häutchen muss man dann irgendwelche Gleitmittel haben oder Spucke oder Öl. Ist wohl wahr. Nee. Ist wohl wahr. Nee. Wer hatte denn mehr Männer? Du oder ich? Bitte? Wer hatte denn mehr Männer bisher? Du oder ich? Also ich glaube, innerhalb von 2,5 Jahren, die ich hast da gearbeitet habe... Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Okay, komm, vertief mal dich, dass du mehr Erfahrung haben, ja. Gut, es ist letztendlich auch eine persönliche Geschmackssache, ne? Und wie man das halt schön findet. Ein Plädoyer für die Beschnittenen von Bianca, der Fachfrau. Na klar. Danke für deinen Anruf. Nächste Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Anja dran und Anja ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Anja. Ja. Dein Thema. Thema Eifersucht. Ja. Und zwar habe ich einen Freund seit 3 Jahren. Ja. Und habe jetzt aber im Internet einen anderen Jungen kennengelernt. Mhm. Am Anfang so eigentlich mehr freundschaftlich. Und jetzt scheint aber von seiner Seite mehr zu kommen. Aber ihr habt bisher nur gechattet miteinander, oder auch? Ja, nur gechattet, ja. Nicht telefoniert? Noch nicht. Also nicht. Ich habe seine Nummer, habe aber noch nie angerufen. Mhm. Weil ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Erkläre mir bitte mal, wie kann man sich beim Chatten in jemanden verlieben? Ist mir unbegreiflich. Am Telefon verstehe ich es. Aber nur das Tippen von Informationen und die über einen Computer hinher sausen, Wie kann man sich da verlieben? Ja, wie das bei ihm ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da verliebt habe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du interessiert, sagen wir es mal so. Ja. Wollen wir vielleicht diesen hohen Begriff noch nicht benutzen mit dem Verlieben, genau. Weil du bist ziemlich scharf drauf. Wie ist denn die Beziehung zu deinem Freund, mit dem du seit 3 Jahren zusammen bist? Tja, es lief schon mal besser. Mhm. Was vermisst du an ihm oder in dieser Beziehung? Ich vermisse eigentlich nichts. Es ist nur so, dass er ist darauf eifersüchtig und er findet es nicht okay, dass ich mich einfach nur mit ihm unterhalte. Das war ja auch dein Hauptthema, ne? Die Eifersucht. Ja. Der Freund weiß darum, dass du da jemanden hast. Ich meine, er hat aber auch irgendwo recht, Anja. Ich wäre, glaube ich, anstelle deines Freundes auch eifersüchtig. Was treibst du dich da in irgendwelchen Chatrooms rum und beschäftigst dich mit anderen Jungs? Du sollst dich mit deinem Freund beschäftigen. Einfach das Interesse halber. Weil so viele Freunde habe ich nicht, die sich jetzt irgendwie noch bei mir melden. Dann beschäftige dich doch mit einem Mädchen. Wenn es nur um Kommunikation... Ja, um das mache ich ja auch. Ich bin auch nicht nur mit ihm zusammen. Also ich tue nicht nur mit ihm chatten. Mhm. Wie planst du denn jetzt weiter vorzugehen? Willst du schon mit ihm mal telefonieren oder dich gar mit ihm treffen? Ja, ich würde es gerne, aber halt nur freundschaftlich. Wirklich nur, also von meiner Seite jedenfalls. Aber das ist halt nicht drin. Mhm. Das glaubt er mir auch nicht, dass es so ist. Also dein Freund glaubt das nicht. Ja. Genau. Ich aber auch misstrauisch. Dieses ganze Gerede nur freundschaftlich und so. Und dann sitzt du vielleicht einem knackigen jungen Mann gegenüber und dann ist nichts mehr mit nur freundschaftlich. Ja, aber wenn sowas passieren sollte, dann passiert so oder so. Naja gut, aber man kann es ja noch passieren. Oder ne, man kann auch dahin arbeiten und du arbeitest ja im Moment dahin. Also ich würde jetzt eher an der Stelle darüber nachdenken, was in eurer Beziehung nicht so optimal läuft. Ja. Guck mal, du bist erst 20 Jahre alt, wenn ihr 3 Jahre zusammen seid, ist das eine verdammt lange Zeit für diesen Lebensabschnitt, finde ich. Super lang. Ja, ich weiß. Ne? Und vielleicht hat das sich, ich sage es mal ganz provokant, vielleicht ist es ausgebrannt, kann das sein? Dass ihr die beste Zeit hinter euch habt und irgendwie... Wäre möglich. Vielleicht die große Zukunft. Ja, weil wenn man schon solche Impulse hat, dann ist es eigentlich schon ein Signal so für mich, dass ich denke, na, vielleicht neigt sich das Ganze dem Ende auch zu. Ich weiß nicht, was ich denken soll, echt. Ich meine, letztendlich, Anja, ist es dein Ding. Und wenn du das große Gefühl danach hast, das machen zu wollen, dann musst du es machen, auch wenn dein Freund da tobt. Anders kann ich deinen Freund schon verstehen, dass er da dass die Sensoren da angehen. Ne? Am Anfang war es auch umgedreht, also da war ich mehr die Eifersüchtige, aber es hat sich halt gelegt. Und ich weiß, wie es war und deswegen, weiß nicht, er weiß auch, wie es war bei mir und ich finde es... Ich finde wiederum auch, dass man Opfer bringen muss. Wenn man in einer guten Beziehung ist und man merkt, dass man dem anderen sehr viel Schmerzen zufügt oder man sieht, dass der andere sehr leidet aufgrund einer Eifersucht, dann muss man halt auch ein bisschen zurückgehen. Aber das ist jetzt genau die Frage. Bist du bereit dazu? Sind deine Gefühle so stark noch zu deinem Freund, dass du sagst, okay, das ist für mich, mein Freund ist mir wichtig, nicht dieses Chat-Theater da? Ja, mein Freund ist mir wichtig, aber er weiß nicht, dass mir Freunde auch wichtig sind. Mhm. Und ich kann mich wirklich super mit ihm unterhalten. Mhm. Da hast du natürlich recht. Also Freunde sind super wichtig und eine Beziehung darf da auch nicht reinfunken. Schwierige Sache. Ja. Anja, sehr schwierige Sache. Dann versuch es halt auf der freundschaftlichen Ebene erstmal noch eine Weile zu halten. Du musst dich gar nicht mal mit ihm treffen. Dann chattet weiter oder telefoniert mal miteinander. Ja, das passt ihm ja auch nicht. Das heißt, was? Das passt ihm auch nicht. Ja. Wenn es wirklich nur dabei bleiben sollte. Mhm. Also er will am liebsten, dass das Modem wieder wegkommt. Ach, so weit sogar. Er will dich also völlig einsperren. Ja, genau. Ja, so weit darf die Eifersucht natürlich nicht gehen. Also ich habe dir gerade jetzt ins Gewissen geredet. Ich muss ihm natürlich auch ins Gewissen reden. Man darf den Partner natürlich auch nicht zu sehr einschränken. Wenn er dich sehr liebt, muss er auch Vertrauen zu dir haben. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Er sagt, er hat, aber er hat Angst, mich zu verlieren und so. Mhm. Trefft euch irgendwo in der Mitte. Und die Mitte müsst ihr gemeinsam finden. Er muss mehr Vertrauen zu dir haben und du musst mehr Rücksicht auf ihn nehmen. Ja, das gleich gesagt. Ja, ist gleich gesagt. Das kann man jetzt auch konkreter gar nicht sagen. Versucht das irgendwie, ihr beide hinzubekommen. Ja. Ja? Ja. Alles Gute. Okay, viel danke. Erfolg. Tschüss, ciao. Anja. Tschüss. 15 Jahre alt. Tina. Ja. Hi. Hallo. Tina, du bist jetzt noch auf. Ja. Du müsstest eigentlich morgen in die Schule. Ja, muss ich eigentlich auch, aber ich muss doch nicht. Warum musst du nicht? Weil ich ein bisschen krank bin. Ah, ich hoffe nichts Schlimmes. Nee, ich habe nur Bauchschmerzen und ist ein bisschen schlecht, sonst geht's. Aha. Jetzt klingelt jemand? Nein, das ist mein Telefon, das spinnt ein bisschen. Ach so. Was ist dein Thema? Na, ich habe jemanden auf der Flirt Hotline kennengelernt. Mhm. Hatte ich vorher auch schon mal. Und naja, also ich weiß nicht, wir haben uns heute ein bisschen ziemlich doll gestritten, mhm. weil er mich angelogen hatte. Was hat er, wie hat er dich angelogen, warum? Ja, er meinte zu mir halt, er geht da jetzt nicht mehr rauf und bla. Und dann habe ich heute mit einer Freundin von mir telefoniert, die ist auch drauf, und meinte dann halt zu mir, dass er drauf war mhm. und auch mit irgendwie anderen immer ziemlich viel, also auch mit ihr rumgeflirtet hat und so. Mhm. Und naja. Wie alt ist er? Er ist 17. 17. Hattet ihr so privat auch schon einen Telefonkontakt? Ja, ich habe seine Telefonnummer, der hat meine. Ja. Und du bist eifersüchtig, wir bleiben beim Thema Eifersucht. Ja. Du bist eifersüchtig. Er darf nicht mehr auf die Flirt-Hotline. Nein, das, ich habe ihm das ja nicht verboten, weil er hat es mir versprochen gehabt, dass er halt nicht mehr raufgeht. Ja. Und dann ist er doch raufgegangen und ich weiß nicht, das finde ich nicht gerade so gut. Das hat dich geärgert. Aber ja. ihr seid nicht zusammen, ne? Oder bahnt sich da was an? Ich denke mal, da bahnt sich was an. Du würdest schon gerne. Ja, er ja auch. Er ja auch. Kennst du sein Foto? Hast du ein Foto von ihm schon gesehen? Nein. Nein. Wohnt er in deiner Gegend? Er wohnt in Hamburg. Und du? In Lüneburg. Er geht ja dann noch. Ja, stimmt. So ganz weit ist das ja nicht auseinander. Ja. Also, das würde ich jetzt mal nicht so hochhängen, Tina, dass er dann nun mal wieder auf die Flirtline gegangen ist. Ist ja, nicht so ganz nett, wenn... Ich weiß nicht, da ist jetzt die ganze Zeit besetzt. Ich probiere ja schon seit fast einer Stunde anzurufen. Vielleicht hat er einfach den Hörer daneben gelegt und schaut Domian an. Das glaube ich auch. Das habe ich im Profil auch schon. Also wenn das ein netter Junge, wenn das nett, macht er auch nicht. Ja, wenn das ein netter Junge ist, dann verzeih ihm das mal. Mhm. Ein bisschen blöd ist, dass er vorher dir versprochen hat, da nicht raufzugehen. Ja, aber ist ja die Scheiße. So weit seid ihr ja noch gar nicht, dass er dir das große versprechen sollte. Ja, okay, ne? Stimmt, aber. Versucht erstmal, dass ihr beide was aufbaut miteinander und dann muss man weiter gucken. Mhm. Telefoniert und trefft euch mal. Ja, das hatten wir Sonntag eigentlich auch vor. Sonntag, wie spannend. Ja, jetzt sei mal nicht eingeschnappt, weil er wieder auf der Leine war. Egal, schwamm drüber. Du musst jetzt die souveräne Frau sein und denkst, lass den Kleinen da mal auf die Flirtline. Ich krieg den schon. So muss das machen. Ne? Okay. Ich wünsche, dass du wieder gesund wirst bald. Danke. Und ich wünsche toi toi toi und sage toi toi toi fürs Wochenende. Danke. Wie heißt der Bursche mit Vornamen? Jan. Jan. Ja. Jan. Damit Jan auch wirklich sehr nett rüberkommt und du Jan bekommst. Okay, danke. Tschüss, Tina. Mhm. Tschüss. So, jetzt habe ich den Frank noch. Frank ist 39. Hallo. Frank. Domian, grüß dich. Ja. Ja, hier ist der Frank. Dein Thema. Ich wollte mich mal dazu äußern zu den zwei Krankenschwestern von vorhin, das habe ich mitbekommen, die in die Psychiatrie ja, behandelt das war wurden. Eine Krankenschwester und eine Studentin, ja. Ja, oder so, genau. Mhm. Maya hieß sie, glaube ich, die. Ja, genau. Mhm. Richtig, und ich habe im Vorgespräch schon gesagt, dass ich ja so 1995 habe ich ja so Angst- und Panikattacken gehabt mhm. und habe auch schon früher so unter Depressionen gelitten. Heute nehme ich Medikamente, mhm. also geht es mir eigentlich jetzt also eigentlich sehr gut. Ja. Und ich wollte eigentlich den beiden Mut machen, eigentlich auch offensiv damit umzugehen, mhm. eigentlich die Leute auch... damit zu konfrontieren. Bitte? Also die Leute damit zu konfrontieren. Ja, ja, genau. Kein Versteckspiel, sondern klar sagen, ich war in der Psychiatrie. Ja, ich habe das immer offen gesagt und ich muss sagen, natürlich haben einige auch da nicht positiv über mich geredet, das ist klar. Mhm. Es gibt immer Leute, die einen nicht so mögen, aber im Großen und Ganzen bin ich gut damit gefahren. Mhm. Wie ist es bei dir beruflich gewesen? Hast du deinem Arbeitgeber das auch erzählt? Ja, ich musste meinen damaligen Beruf aufgeben. Was hast du gemacht? Ich war im Versicherungsaußendienst, mhm. habe das 3,5 Jahre gemacht. Ja. Hab dann selber gekündigt, weil das aus meiner Sicht nicht mehr tragbar war. Also auch für mich selber nicht. Mhm. Und war dann ein halbes Jahr krank und 3 Monate arbeitslos. Mhm. Also richtig massiv war das. Habe allerdings auch sehr viel über mich selber gelernt in der Zeit. Ja. Also habe mich besser kennengelernt. Und was machst du heute beruflich? Ich arbeite heute als Verkäufer. Als Verkäufer. Und in deinem jetzigen Arbeitgeber hast du das ganz offen gesagt? Ja, eigentlich schon. Und der hat nicht negativ reagiert? Nein. Ja. Also ich meine, da macht der eine solche Erfahrung und der andere solche Erfahrung. Die Mädels haben schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich bin natürlich auch immer, insofern hast du völlig recht, dass, ja. dass man das rauslässt, ne? Und auch sagt, was man gemacht hat. Man kann ja, damit okay. letztendlich hat nur... Hat nicht jeder den Mut dazu und manche Leute haben auch eben Angst, ne? Mhm. Wie ich das eben da auch rausgehört habe. Und was mich ja gewundert hat, und dich glaube ich auch, das war die Tatsache, dass die im medizinischen Bereich arbeiten und dass solche Erfahrungen kommen. Sehr, ja. Sehr. War ich sehr erstaunt eigentlich. Mhm. Aber letztendlich kann ich das wirklich nur auch unterstreichen, was du sagst, indem man sich immer outet, ne? Indem man das sagt, was los ist. Ja. Vielleicht auch gewisse negative Dinge in Kauf nimmt, aber es tut einem selbst gut und man braucht keine Angst zu haben, dass irgendwas irgendwie rauskommt, ne? Und durchsickert. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man wahrhaftig lebt, ne? Das ist ein schöner Satz. Ja. Lieber Frank. Wir sind am Ende, ne? Ja, wir sind am Ende. Ich hab's aber noch geschafft durch die Ja, das war auch sehr zum gut. Zum ersten Mal, ich hab's dich immer nur gesehen, heute hab ich's zum ersten Mal geschafft. Na prima. Alles okay. Gute. Tschüss, Frank. Ja, dir auch. Tschüss. Mach's gut. So, meine Lieben, in der Technik Annette Bastian und morgen haben wir wieder eine Themensendung und das Thema morgen heißt, meine Krankheit ist mir peinlich. Seid ihr krank und schämt ihr euch für eure Krankheit? Und wenn ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, morgen besteht die Möglichkeit, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter 0800, kostenfrei, 0800 5678 111 und im Fernsehen und im Radio sind wir dann, ich hoffe, pünktlich um 1 Uhr. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.